NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heute Nacht heißt: Ich bin froh, dass du tot bist. Ich möchte gerne heute mit Leuten sprechen, die jemanden derart gehasst haben, dass sie zu dieser harten Aussage gekommen sind. Ich bin froh, dass du tot bist. Also jemand, der euch vielleicht schwere Gewalt, schlimme Gewalt angetan hat, psychisch oder physisch, und ja, vielleicht euer Leben teil oder gänzlich zerstört hat. Und ihr sagt, nachdem diese Person gestorben ist: Ich bin froh, dass er oder sie tot ist. Zu unserem heutigen Thema gehört aber auch, dass man sagt, ich bin erleichtert, dass jemand tot ist. Erleichtert deshalb, weil es für die Person vielleicht eine Gnade war, zu sterben. Also wenn ihr aus diesem Blickwinkel auch etwas zu dem Thema sagen möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Marion, und Marion ist 60 Jahre. Guten Morgen, Marion. Nein, ich werde erst 60. Ja, Entschuldigung. Hallo, Domian. Also, ich sag's nochmal, Marion 59. Ja. So ist es richtig. Ja. So. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, was ja ein harter Satz ist. Ich bin froh, dass du tot bist. Gibt es jemanden, von dem du sagst, ich bin froh, dass er tot ist? Ich habe diesen Satz an sich noch nicht gesagt, weil, ich weiß nicht, irgendwie sträubt sich was dagegen, aber ja, in meiner Seele ist das so. Mein Mann ist vor 10 Tagen gestorben und... Vor 10 Tagen? Es hat mich, ich weiß, das soll man nicht sagen, aber es hat mich glücklich gemacht. Es hat dich glücklich gemacht? Ja, irgendwie schon. Wie lange warst du mit deinem Mann zusammen? 41 Jahre. 41 Jahre. Ich weiß, das hört sich alles blöd an. Und wenn ich höre, ich habe mit meiner Schwägerin darüber geredet, hättest du mal gehen können, aber das ist nicht so einfach. Wie waren diese 41 Jahre? Also das erste Jahr war okay. Er hat immer viel getrunken schon vorher. Und ich habe da nichts gemerkt. Aber ich habe mir überlegt gerade, da hat meine Mutter noch mit in der Wohnung gewohnt. Für die hat man Wohnung ausgebaut. Mhm. Dann ist sie ausgezogen und kam mein zweites Kind. Und dann fing das an. Wenn irgendwas nicht gepasst hat, wenn das Hemd nicht gebügelt war, wenn das Essen nicht richtig geschmeckt hat, ja, hat er sofort zugeschlagen. Anfangs fing es mit einer Ohrfeige an und dann wurde das stärker. Und was heißt stärker? Ja, bis zum Treten, Bauchtreten, überall hin. Warst du auf der Erde lag, warst du verletzt? Noch eingetreten. Wenn ich auf der Erde lag und Angst hatte und mich unter dem Tisch verkrochen habe, dann hat er mir noch eingetreten im Bauch. Warst du verletzt, sodass du im Krankenhaus... Nein. Das nicht? Nein, das war ich nicht. Er hat immer aufgepasst, dass man nichts außerhalb sieht. Und ja, und wehe, ich gehe hin. Hat er dich mit... Ich sage wem was. Und am nächsten Tag sagt er dann immer, ja, das wollte ich nicht. War ein bisschen schlimmer, als ich dachte. Ich mach's nicht wieder, aber... Hat er nicht aufgehört. Hat er dich mit den Händen geschlagen oder hatte er auch ein Messer oder eine Waffe oder dergleichen? Nein, da hat er immer nur mit den Händen gehabt. Und dann war meine Kleine, also die zweite, meine zweite Tochter war ungefähr ein Jahr. Dann habe ich das dann nicht mehr ausgehalten, war ich 22, 23. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt, ich lasse mich scheiden. Und dann hat er ein großes Messer genommen, hat ja das an den Hals gehalten und hat gesagt, wenn du gehst, dann steche ich dir ab. Das Kind. Und da hatte ich Angst. Ich hatte einfach Angst. Und bin geblieben. Und ja, die Schläge wurden immer mehr und hat auch immer mehr getrunken. Das heißt, da sind 40 Jahre vergangen in großer Angst und Not. Angst, ja. Und auch letztendlich in Hass auf diesen Mann. Ja, der Hass ist immer mehr geworden. Du hast gerade mit dem Messer. Du hast das gerade mit dem Messer. Aber ich hatte irgendwie Angst. Ich bin auch krank gewesen, bin jetzt schon seit 23 Jahren Invalidenrentner. war schon über 20 Mal zu Operationen und war auch schon mal zweimal schwer krank. Und ich wusste, ob es wieder was wird. Aber wer hätte mir denn dafür gesorgt, dass meine Kinder und meine Mutter und der Familie nichts passiert? Er hat gesagt, er findet irgendwen. Irgendwen findet er. Wie viele Kinder, gemeinsame Kinder habt ihr? Drei. Drei Kinder. Haben die Kinder das mitbekommen, dass... Nein, ich glaube nicht, dass sie es mitbekommen haben. Ja doch, den einen Fall ja schon, den du gerade geschildert hast. Ja, die letzte hat das nur mitgekriegt, weil sie noch zu Hause alleine war. Aber Marion, wenn eine solche Gewalt in der Familie herrscht, dann müssen die Kinder das doch mitbekommen. Die Stimmung kriegen die Kinder. Nein, ja, die Stimmung, schätze ich mal, werden sie mitgekriegt haben. Meine Älteste hat Asthma gekriegt, wo ich glaube auch, dass das, der musste ja mit angucken, wie er da mit dem Messer an der zweiten rumgefummelt hat und in den Hals durchstechen wollte. Hat auch bei mir das Messer in den Hals gehalten und ja, wenn ich gehe, er wird sich zu rächen wissen und das hat ja nicht aufgehört. Das war bis zur Wende. Wir haben ja in der DDR gewohnt. Ja. Man konnte nicht weg. Man wurde jedes Mal, wenn man drei, vier Tage woanders gewohnt hat, wurde man in ein Hausbuch eingetragen. Man konnte einfach nicht. Moment mal, das habe ich nicht verstanden. Man konnte in der DDR als Frau nicht so einfach von einem gewalttätigen Mann weg. Nein, man konnte nicht weg. Ich hatte mal mit jemandem gesprochen, Moment, der war Polizist. Sagst du es gerade nochmal? Wenn du, wie viele Tage weg warst du von einem Mann oder aus der Familie? Was? Wie viele Tage? Ich war nie weg. Nein, du hast gerade gesagt, wenn man so und so viele Tage weg war, dann passiert... Also wenn man 4-5 Tage weg ist von zu Hause, wenn man da in einer anderen Wohnung wohnt, da war in jedem Haus ein Hausbuch und da musste jeder eingetragen werden. Mhm. Verstehe jetzt nicht. Ja, jetzt ist es dein Mann, sagst du, vor 10 Tagen gestorben. Ja. An was ist er gestorben? Also er hatte aufgrund seines Trinkens hat er Hirnatrophie gehabt. Das ist Hirnschwund. Mhm. Das heißt, er ist nicht von heute auf morgen gestorben, sondern Nein. er hatte eine Leidenszeit. Nein, es ist die letzten, also nachdem dann die ersten zwei Kinder raus waren, war dann nur noch die Kleine da. Dann hat er zwar weiter getrunken und wir haben dann jedes Mal die Waffen versteckt, wenn er besoffen war, damit er nicht irgendwie drauf rumspielt und haben uns im Kinderzimmer eingeschlossen. Moment. Waffen? Es gab doch Waffen. Es gab dann Waffen, ja, fand das schön, Luftgewehr, ein kleines Luftgewehr, Schreckschusspistole. Hat er dich mit einer Waffe oder mit einer Pistole auch mal bedroht? Ja, einmal hat er das gemacht. Da saß ich auf dem Bett und dann kam er, war auch betrunken und hat gesagt, ich will mal sehen, wie es Blut spritzt. Und was hat er gemacht? Er hat angehalten, da geschwankt hat, habe ich dann die Hand weggedrückt und dann ging der Schuss oben in die Decke. Und meine Tochter, die hatte gerade einen Gips, wir haben den auf die Erde geschubst. Wir haben so auf den eingeschlagen. Also hat er versucht, auf dich zu schießen und da war auch wieder ein Kind dabei. Also das sind ja richtige... Da war sie schon etwas größer. Naja, ist ja egal, aber große Dramen. Hast du deinen Mann jetzt am Ende noch pflegen müssen? Nein, Gott sei Dank nicht. Also er hatte wieder Demenz gekriegt durch die Hirnatrophie und er hatte vorher Lungenfibrose. Mhm. Von da an hat er aufgehört zu trinken. Das war 2001. Da hat er mit einem Tag aufgehört zu trinken und zu rauchen. Ja. Da ging es auch. Ich war zu Hause, ich habe gemacht, was er wollte. Ich war da. Ja, und jetzt sind wir zu den Kindern in den Westen gezogen. Und da fing das wieder an. Mhm. Und ist er im Krankenhaus gestorben? Er ist im Krankenhaus gestorben. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Nein, das wollte ich glaube ich auch gar nicht. Irgendwann hat das Krankenhaus dich sicher angerufen und da hast du die Nachricht gehört, er ist tot. Was war dein erstes Gefühl, dein erster Gedanke? Erleichterung. Ich weiß, das soll man nicht sagen, aber ich war erleichtert. Hm. Vor 10 Tagen, die Beerdigung, hat die schon stattgefunden? Ich wollte keine große Beerdigung. Ich habe ein Bestattungsunternehmen beauftragt, ihn im Krankenhaus abzuholen, verbrennen zu lassen und auf eine Wiese beizusetzen. Warst du bei dieser Beisetzung dabei? Wie? Warst du bei dieser Beisetzung dabei? Nein. Ich weiß auch nicht, ob er schon beigesetzt ist oder ob nicht. Die Bestatterin sagt, ich krieg dann die Rechnung danach und ich wollte nicht dabei sein. Seine Familie findet das nicht so schön. Also Glück und Erleichterung. Ja. Das war komisch, aber... Mhm. Sehen das deine Kinder auch so? Meine Letzte auf jeden Fall und die Älteste. Mhm. Die Zweite, ich weiß es nicht so richtig. Hast du denn mit den Kindern jetzt im Nachhinein mal das alles so besprochen, was da passiert ist? Ja, im Nachhinein habe ich das geredet. Habe ich alles gesagt. Und hast du das Gefühl, dass du auf Verständnis stößt? Ja. Ja. Doch, doch. Und nun hast du gerade gesagt, dass das nicht leicht war, in der DDR sich zu trennen. Aber nun liegt denn das Ende der DDR liegt ja nun schon sehr lange zurück. Du hättest dich ja nach der DDR-Zeit von ihm trennen können. Ja, da war aber die Angst so groß. Und es ist auch jetzt, ich habe 3 Schokobabys in der Familie, Enkel. Mhm. Ich höre gerade nichts. Ja, ich höre dir zu, ich höre. 3 Schokobabys als Enkel. Und dann hat er gesagt, na, die schwarzen Viecher, die treffe ich noch, die knall ich die ab. Wie Schokobabys in der Familie, verstehe ich nicht. Naja, mit einem Nigerianer. Ach so. So wollen wir sie nicht nennen, ne? Ich dachte immer Schokobabys, die so süß sind. Okay. Also du hattest, letztendlich warst du getrieben vor Angst. Ich habe eigentlich immer nur aus Angst gehandelt. Mhm. Ich habe mich nicht getraut. Also ist das genau passend zu unserer Sendung heute, was du uns erzählt hast, dass du letztendlich froh bist, dass er verstorben ist. Ich habe ihm jetzt nicht gesagt, aber eigentlich bin ich froh. Mhm. Marion, ich könnte mir vorstellen, dass auch jetzt durch so ein Gespräch ganz viel in dir nochmal hochkommt und die Erinnerungen. Das war schon beim Schreiben heute Nachmittag so furchtbar. Als du uns eine Mail geschrieben hast, ich verstehe das. Deswegen möchte ich dir sehr gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ich glaube, das wäre sehr gut, dass ihr nochmal ein bisschen ausführlicher über die Vergangenheit reden könnt und vor allen Dingen, wie du jetzt auch diese Vergangenheit bewältigen kannst. Ja, ich habe auch schon mit meinem Arzt gesprochen und er meinte, dass ich zum Neurologen soll. Das können wir gleich im Hintergrund mal gucken, was die Alexandra, das ist heute unsere Psychologin, was sie dir rät. Ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns angerufen hast und mir das erzählt hast. Ich bitte dich jetzt aufzulegen, Marion, und du wirst gleich von der Alexandra zurückgerufen. Ja, okay. Und ich wünsche dir alles Gute und auf dass du das, was Schlimmes passiert ist, dass du es einigermaßen bald wirst verarbeiten können. Ja, das hoffe ich auch. Alles Gute, Marion. Okay. Tschüss, auf Wiederhören. Ja, tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heißt, ich bin froh, dass du tot bist und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das über einen anderen Menschen sagen. Das ist dann sicherlich ein Mensch, der euch sehr Schlimmes, was auch immer, angetan hat, dass ihr zu einer so drastischen Aussage kommt. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Katinka ist hier. Katinka ist 28. Guten Morgen, Katinka. Hi, Domian. Hallo, Katinka. So, du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet. Gibt es jemanden, über dessen Tod du froh bist? Zwei Personen? Nämlich, meine Mutter und mein Vater. Ist jetzt so ein bisschen ketzerisch, das zu sagen, dass man froh ist, dass die beiden Eltern tot sind, aber wann sind deine Eltern gestorben? Mein Vater hat dieses Jahr dritten Todestag gehabt im Februar und meine Mutter wird 14 Todestag haben im Juli. Also 3 und 4 Jahre sind sie. Ja, aber ich habe es erst erfahren vor 2 Jahren. So, jetzt erklär uns bitte, warum du froh bist, dass deine Eltern tot sind. Ich habe ganz tolle Eltern gehabt, aber meine Eltern haben einen grandiosen Fehler begangen. Meine Eltern haben angefangen zu trinken und haben immer mehr getrunken. Mhm. Haben mein Kind auf die Welt gesetzt, in ganz wunderbaren finanziellen Verhältnissen, haben sich komplett niedergewirtschaftet und haben immer weiter getrunken. Und irgendwann waren meine Eltern nicht mehr meine Eltern. Ich habe sie auch nicht mehr mit Mama und Papa angesprochen, sondern mit ihrem Vornamen. Mhm. Bist du, um das für mich zeitlich einzuordnen, bist du quasi damit aufgewachsen, dass sie Alkoholiker waren? Warst du ganz klein, als sie angefangen haben zu trinken? Ja, ich habe im Nachhinein erfahren, ich habe immer gedacht, meine Eltern hätten erst mit meiner Geburt angefangen, aber mein Vater hat schon vorher getrunken. Mhm, aber ja, mit meiner Geburt, tatsächlich, eigentlich ist so die Geburt des Kindes die Rettung für die Ehe. Bei uns war es anscheinend so, dass dieses Happening einfach so der Ausschlagpunkt war, sich noch weiter in eine Sucht zu stürzen. Wenn du an die Zeit zurückdenkst, die du mit deinen Eltern verbracht hast, was ist so das Schlimmste und für dich Grauenhafteste, was so in Erinnerung geblieben ist? Da gibt es verschiedene Sachen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich, lass mich nicht lügen, deswegen, ne, du hast oft diese Situation, es sind Daten, aber ich glaube, ich war, ich denke mal 6 Jahre alt, da hat sich mein Vater mit meiner Mutter gestritten und so einen kleinen, kennst du diese kleinen Heizofen, die man sich so in die Wohnung stellt, diese Elektroheizer? So Radiatoren, ja, ja. Genau, Radiatoren, genau. Mhm. Und der hat so ein Ding nach meiner Mutter geworfen und ich bin dazwischen gegangen und ich habe das Ding an den Kopf bekommen. Mhm. Und ein paar Jahre später, als ich dann in der Pflegefamilie war und wieder zurück war zu meinen Eltern, ich kann mich an Situationen erinnern, wo meine Mutter besoffen gesagt hat, ich wünschte, ich hätte dich abgetrieben. Wenn ich gewusst hätte, was aus dir wird, wärst du doch eine Fehlgeburt geworden. Solche Sachen. Oder so blinder Hass von meinem Vater. Also meine Eltern haben mich nie geschlagen, aber es war dann halt so dieser gegenständliche Hass. Warst du das einzige Kind deiner Eltern? Ja. Ja. Ja. Du warst zwischendurch in einer Pflegefamilie, hast du gerade gesagt? Ja. Und dann bist du wieder zurückgekommen? Richtig. Ich war von 7 bis 9, also 2 Jahre und 3 Monate war ich bei einer Pflegefamilie. Wie kam das überhaupt? Wer hat das arrangiert? Das Jugendamt. Ich bin in Hahn geboren und meine Eltern hatten, ne, du weißt vielleicht, Privatinsolvenz gibt es jetzt noch nicht so Ewigkeiten. Das ist halt einfach so eine Sache. Und meine Eltern haben damals durch ganz blöde Sachen einfach ihr komplettes Hab und Gut verloren. Und wir sind in so eine Art Obdachlosenunterkunft gekommen. Und nach einer Zeit fiel halt einfach im Kindergarten auf, dass meine Eltern mich regelmäßig mit einer Alkoholfahne abgeholt haben. Mhm. Und dann haben die Kindergärtnerinnen halt das Jugendamt eingeschaltet. Verstehe. Ja, daraufhin bin ich in eine Pflegefamilie gekommen. Man muss auch sagen, ich meine, ich verfolge deine Sendung auch. Ich bin jetzt 28, ich glaube seit 15 Jahren tatsächlich. Nicht regelmäßig, aber oft genug gehört. Mhm. Du weißt genauso gut wie ich, dass Pflegefamilien auch nicht das Gelbe vom Ei sind. Mhm. Das ist halt einfach leider so. Wolltest du denn dann wieder zurück nach den paar Jahren Pflegefamilie? Wolltest du zurück? Hm. Ganz dringend. Waren denn deine Eltern, so wie du sie gerade geschildert hast mit den paar Beispielen, war das immer so krass, wenn sie besoffen waren? Oder ja, nur, wenn sie halt besoffen waren? Es waren halt so zwei verschiedene Menschen. So Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das heißt, es gab Phasen, wo sie nüchtern waren, da waren die völlig okay und normal. Richtig. Und wenn sie getrunken haben... Genau. Das ist halt so eine Unbeständigkeit. Das ist so eine Unbeständigkeit und man kommt, auch psychologisch gesehen, du kommst mit 14, 13, 12, 11, du kommst damit nicht klar, wenn deine Eltern, die Menschen, die dir einen Halt geben sollen, die dir Orientierung geben sollen, so unbeständig sind. Mhm. Jede Änderung bedeutet Gefahr für dich. Weil du das einfach nicht, du kannst es nicht einordnen, in welche Richtung geht es dir sein. Wie alt warst du, als du dann das elterliche Haus verlassen hast? Die Wohnung. Endgültig habe ich das mit 14 gemacht. Schon mit 14? Und bist denn wieder in eine Pflegefamilie gegangen? Nee. Ich bin in Düsseldorf in eine WG gekommen von der Arbeiterwohlfahrt. Mhm. Das war so eine Schutz-WG für Mädchen, so mit ähnlichem Background wie bei mir. Mhm. Und habe dann 2 Jahre in verschiedenen WGs gelebt von der AWO. Und mit 16 meine erste eigene Wohnung bekommen. Und hattest dann keinen Kontakt mehr mit deinen Eltern? Einmal noch gesehen, mit 16, also zu Hause gewesen bei meinen Eltern. Mhm. Und danach meinen Vater noch ein paar Mal gesehen. Also ich habe ihn gesehen, er hat mich nicht gesehen. Mit meiner Mutter habe ich einmal gesprochen. Das war Februar 2010. Mhm. In der Bahn, als ich sie zufällig getroffen habe, da hat sie mich komplett verleugnet und hat gesagt, nein, sie will keinen Kontakt mehr zu mir. Also die wollten keinen Kontakt zu dir? Und wolltest du auch keinen Kontakt zu deinen Eltern haben? Doch, ich hätte es mir gewünscht. Ich habe mich nur nicht getraut, bin ich ehrlich. Aber du hast nicht mal angerufen und bist auch nicht mal vorbeigefahren. Richtig, weil ich zu viel Angst hatte. Und dann hast du gerade am Anfang gesagt, dass du erst Jahre später erfahren hast, dass sie gestorben sind. Genau. Von wem hast du es erfahren? Ich habe einen Brief bekommen vom Ordnungsamt. Es gibt in Deutschland so wunderschöne viele Gesetze. In Deutschland ist es so, wenn jemand stirbt, und der wird von niemandem bestattet, muss das Ordnungsamt eingreifen und denjenigen bestatten. Und dann rufen sie den Nächsten in der Erbfolge an. Mhm. Und das war ich. Also habe ich einen Brief bekommen, wo mir aufgelistet wurde, wie viele Euros ich zu zahlen habe für die Bestattung meines Vaters. Aha. Wirklich explizit aufgelistet mit Sargkissen. Aber kriegt man so eine Nachricht nicht unmittelbar, nachdem derjenige verstorben ist? Nö, das geht nicht. Du musst innerhalb von 8 Tagen bestatten in Deutschland. Ja, nee, weil du sagtest, du hast das erst ein paar Jahre später erfahren. Mein Vater war 1 Jahr und 2 Monate tot, nachdem ich erfahren habe. Mhm. So lange dauert das, bis das Ordnungsamt dir schreibt? Ja, das ist halt so, ne? Und hast du die haben das halt rumliegen. Gut, ja, Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Mich wundert es, Katinka, dass du sagst, ich bin froh, dass die tot sind, weil die mir so viel angetan haben in meinem Leben. Man könnte ja auch sagen, ja, du hast natürlich recht, die haben dir Schlimmes angetan, was du gerade so erzählt hast. Aber man könnte ja auch sagen, sie haben es nicht aus bösem Willen gemacht, sie waren krank und sie tun mir eigentlich sehr leid. Und deshalb bin ich nicht froh, dass sie tot sind, sondern es ist einfach nur eine große Tragödie. Wie kommt es, dass du es nicht so sehen kannst? Es sind beide Seiten. Ich habe ganz lange gesagt, es tut mir so schrecklich leid und irgendwie bin ich mitschuld. Und ich bin seit längerer Zeit in Therapie. Mhm. Und der Punkt ist, niemals auf der ganzen Welt ist ein Kind für das verantwortlich, was die Eltern tun. Mhm. Ich habe versucht, meine Eltern zu retten. Oft, sehr oft. Als Kind damals? Ja. Wie hast du das versucht? Ich habe heulend vor meiner Mutter gesessen und habe gesagt, bitte rauch nicht mehr auf nüchternen Magen. Mhm. Ich habe meinen Vater gebeten, nicht mehr zu trinken. All diese Dinge. Mhm. Es waren Kleinigkeiten. Ne? Für mich waren es Kleinigkeiten, die im Nachhinein eine große Bedeutung für mich haben. Was wirfst du deinen Eltern vor? Ich werfe meinen Eltern vor, dass meine Eltern mir meine Eltern weggenommen haben. Diese beiden Personen haben sich dazu entschieden, ein Kind in die Welt zu setzen. Ein Lebewesen, für das sie verantwortlich sind. Mhm. Und mit dem Eintreffen dieses kleinen Lebewesens... Hätten sie ihr Leben verändern müssen? Ja, sie hätten auf jeden Fall irgendwie Verantwortung übernehmen müssen. Hast du mal irgendwann mitbekommen, dass die sich zumindest bemüht haben, dass sie mal in einer Therapie einen Entzug gemacht haben? Meine Mutter hat ein paar Mal, das habe ich im Totenbrief erfahren, das sind diese Schreiben, die das Krankenhaus dann an den betreffenden Hausarzt macht, habe ich erfahren, dass meine Mutter wohl rückfällig war, also ein paar Mal versucht hat, einen Entzug zu machen. Mhm. Aber ernsthafte Bemühungen waren da nie dabei. Wie war das denn für dich, das Kind, wenn du das so schilderst, stelle ich mir das als Kind in der Situation zu leben sehr bedrückend vor. Wie bist du damals als Kind mit deinen Ängsten, mit deinen Verkrampfungen, mit deinen seelischen Nöten umgegangen? Wie haben sich die gezeigt? Ich habe extrem viel verdrängt. Das habe ich ganz, ganz viele Jahre später auch teilweise erst erfahren. Ich habe, es gibt ein psychologisches Gutachten über mich, das erstellt wurde, als ich von meinen Eltern weggegangen bin in die Pflegefamilie. Da war ich 7. Da ist mir bescheinigt worden, dass ich handle und reflektiere wie eine Erwachsene. Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist mir durch diese Situation meine Kindheit genommen worden. Weil ich versucht habe, damals schon für meine Eltern Verantwortung zu übernehmen. Na, ich meinte es so in der Richtung, hast du sehr viel geweint? Warst du ganz introvertiert? Warst du aggressiv vielleicht? Wie hat sich das bei dir geäußert, diese Notlage, in der du gesteckt hast? Ich war nicht aggressiv, so wie man das kennt von diesen Kindern. Ich denke, ich war ein bisschen introvertierter, aber ich war auf eine gewisse Art und Weise merkwürdiger als andere Kinder. Ich habe mehr versucht, meine kindliche Seite auszuleben. Mhm. Also als wir in der ersten Klasse waren, habe ich immer noch den Klassenclown gespielt, auf so eine ganz peinliche Art und Weise. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt 28, ich lebe immer noch auf ganz drastische Art und Weise mein Kind aus. Mhm. Das heißt, ich habe auch damals schon dieser Teil, den ich verdrängt habe, so um mich zu schützen, um überhaupt überleben zu können, diesen Teil habe ich dann immer in bestimmten Situationen einfach mehr ausgelebt. Das heißt, ich bin immer von außen als ganz komisch und merkwürdig angesehen worden. Nachdem du erfahren hast, dass deine Eltern tot sind, hast du sicherlich auch erfahren, wo sie beigesetzt wurden. Ja. Bist du dort mal hingegangen? Ja, bin ich. Gibt es ein Grab? Oder sind sie anonym beigesetzt? Nee, es gibt zwei Gräber. Das ist das Allerschlimmste. Meine Mutter ist beigesetzt worden in der Uhrenstele. Das sind diese Schränke, wo Uhren reinkommen. Mhm. Stell dir Düsseldorf vor, Süden und Norden. Meine Mutter ist im Süden bestattet worden von meinem Vater. Und mein Vater ist vom Ordnungsamt im Norden bestattet worden per Erdbestattung auf so einem anonymen Feld. Jetzt stelle ich mir vor, du gehst dorthin an dem einen Ort, an dem anderen Ort und du stehst da und weißt, hier liegt jetzt mein Vater oder hier steht die Urne von meiner Mutter. Was ging in dir vor? Das sind extrem gemischte Gefühle. Beschreib's mir. Ich bin unglaublich traurig, weil egal wie sehr wir alle versuchen, Eltern abzulehnen oder zu verleugnen, Eltern sind ein Teil unserer Historie, unserer Geschichte, unserer Gene. Mhm. Und du stehst davor und liest vielleicht deinen Namen bei meiner Mutter, ihr Vorname ist in meinem Namen mit drin. Mhm. Und du stehst davor und liest das und denkst an diese ganzen Jahre zurück. Und auf der anderen Seite denkst du dir, danke. Du denkst dir wirklich, danke, dass sie weg sind. Oder was meinst du? Ja. Mhm. Das ist jetzt der Punkt, der so sehr mit deinem Thema zu tun hat, weil egal wie sehr ich das die letzten 2 Jahre von mir herschiebe und egal wie sehr ich mir Vorwürfe mache, egal wie sehr ich heule an dem Grab, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich mit 28 Jahren endlich dastehen kann und sagen kann, dieser Teil meiner Geschichte, meiner Vergangenheit hat einen Abschluss, einen endgültigen. Mhm. Ein endgültiger Abschluss, der mir wehtut, weil ich nie wieder mit diesen Menschen reden kann, weil ich kein abschließendes, klärendes Gespräch hatte. Verstehe, was du meinst, Katinka. Das, wenn du Eltern hast, die Alkoholiker sind, die so viele, ich kann mir nicht vorstellen, in 5 Jahren vor einem Brautalltag zu stehen mit diesen Eltern. Es geht nicht. Mhm. Katinka, ich danke dir auch sehr, dass du das Vertrauen hattest, uns das zu erzählen. Gerne, Domian. Sehr gerne. Das ist eine Riesengeschichte und ich glaube, wir alle ahnen, was da für Abgründe und Traurigkeiten mit verbunden sind. Darf ich dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Darfst du gerne machen. Das mache ich dann. Ich möchte dir ganz kurz, es dauert nur noch 15 Sekunden, ich möchte dir danken für die letzten 15 Jahre in meinem Leben, wo ich dir immer wieder gelauscht habe. Und ich möchte dir sagen, dass ich es verstehen kann, aber trotzdem traurig finde, dass du aufhörst, auch wenn ich jegliches Verständnis auf der Welt habe. Und ich habe deinen Auftritt bei Jan Böhmermann auch sehr genossen. Ach, danke, das ist schön. Danke für diese ganze wunderschöne Zeit. Okay? Dankeschön, Katinka. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Zwischendurch mal eine Mail, die uns vorher schon erreicht hat. Zum Beispiel hat Ralf geschrieben. Ralf schreibt, hallo Domian, mein Ex-Freund wurde nach unserer Beziehung für eine lange Zeit zum Stalker. Eines Tages erhielt ich eine Postkarte mit der Nachricht, er hätte eine lebensbedrohliche Operation überstanden und wolle nun eine Aussprache mit mir. Ich war aber sehr verunsichert, ob das nicht ein Stalking-Trick sei und reagierte nicht darauf. Ungefähr zwei Jahre später erhielt ich die Nachricht, mein ehemaliger Freund sei verstorben. Ich hatte gemischte Gefühle. Ich wünsche niemandem den Tod, aber ich war froh, dass die Nachstellungen nun endgültig beendet waren. Endlich konnte ich mich auch dort wieder frei bewegen, wo ich es vorher wegen einer möglichen Begegnung vermieden hatte. Ja, ich bin froh, dass mein ehemaliger Freund tot ist, denn er scheint nun endlich seine Ruhe gefunden zu haben, aber ich hätte eine andere Auflösung der Situation begrüßt. Liebe Grüße und lang lebe deine Sendung. Und unterschrieben mit Ralf. So, wir machen weiter mit der Petra und unserem Thema. Ich bin froh, dass du tot bist und Petra ist 63. Guten Morgen, Petra. Morgen, Domian. Hallo, Petra. Du sagst das auch über eine Person? Ich sage es ein bisschen anders. Mhm. Wie sagst du? Ich war damals froh, dass es vorbei war. Mhm. Ich habe ihm nicht unbedingt den Tod gewünscht, sondern er hat sich den Tod gewünscht. Ja. Und das hat sich lange hingezogen. Und als es dann vorbei war, war ich froh, dass es vorbei war. Ja, reden wir über einen Partner, in deinen Partner? Ja, mein Lebenspartner. Wie lange ist das her, dass er gestorben ist? 1 Jahr und 1 Monat. Ja. Erzähl mal ein bisschen, warum du sagst, dass du erleichtert warst, dass er verstorben ist. Ja, also er war krank, hatte COPD, aber eben noch nicht im Pflegestadium. Ich habe dich damals auch angerufen. Wir haben damals eine Woche nach seinem Tod gesprochen. Mhm. Und also 3 Jahre wusste ich, dass er das vorhat, nachdem er die Diagnose hatte. Was vorhat? Den Freitod zu wählen. Ach so. Mhm. Und ich habe ihm damals versprochen, ich helfe dir dabei. Mhm. Und ja, das letzte Dreivierteljahr ging es eigentlich nur noch um seinen Tod. Und ich wusste nie, wann ist es soweit? Ja, es wird irgendwann. Also er hatte zu Beginn der Erkrankung klar geäußert, irgendwann wird ein Punkt kommen, da möchte ich nicht mehr leben, da möchte ich freiwillig und aus freien Stücken aus dem Leben scheiden. Genau. Selbstbestimmt aus dem Leben scheiden. Genau, und hat auch alles vorbereitet, hat sich alles besorgt. Was hat er sich besorgt? Na, die Tabletten, die Schlaftabletten. Hat er sich spezielle besorgt, die nun besonders gut wirken, oder wie kann man sich das vorstellen? Ich habe da nicht drauf geguckt auf die Schachtel, aber es waren jedenfalls, er hatte 120 Stück Schlaftabletten, also wie heißt eine Diazepam. Mhm. Und zum Schluss ging es nur noch darum, wie lösen wir die auf. Mhm. Und er war Katholik. Ja. Und ist auch vorher, hat sich also auch mit der Kirche ausgesöhnt, hat einen ganz tollen Pfarrer hier gefunden, also Pater heißen die, glaube ich. Und er hat das ihm auch gesagt, hat sich also auch die Absolution von der Kirche geholt, also er ist so, also er hat alles vorbereitet. Das heißt, die Kirche, der Pastor hat dem zugestimmt, dass er sich das Leben nimmt. Ja. Das ist ein ungewöhnlicher Akt. Bitte? Das ist sehr ungewöhnlich. Ja, und ich fand das auch ganz toll. Das hat ihm auch sehr geholfen und ihn sehr erleichtert. Wie war sein körperlicher Zustand in den letzten Wochen oder Monaten und Wochen? Weißt du, das ist mir jetzt auch aufgefallen im letzten Jahr. Man kann das so schlecht beurteilen, ne? Wie es einem geht, wenn es einem schlecht geht, ne? Mhm. Er wirkt erstmal so gut. Er konnte nicht mehr gut Treppen laufen. Also er hat nachts immer seinen Sauerstoff genommen. Und mal ging es ihm besser, mal weniger gut. Er kriegte mal besser, mal weniger gut Luft. Also, weißt du, das ist schwierig, das zu beurteilen. Mhm. Wir sagen nochmal zu erklären, dass er an einer sehr, sehr schweren Lungenerkrankung... Genau, und die auch nicht heilbar ist. Die nicht heilbar ist, ganz genau. Mhm. Ja, und das ist einfach so. Und Aber irgendwann kam die Entscheidung, dass er gesagt hat, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt möchte ich aus dem Leben treten. Was war das? Ja, das hat ein 13 Jahr gedauert. Hm? Was war das für ein Zeitpunkt? Was ist da was Besonderes geschehen, dass er das gesagt hat? Nö, also gesagt hat das ja schon drei Jahre vorher. Naja, aber er hat also ja gesagt, jetzt will ich es machen. Hat sich da der Zustand vielleicht nochmal extrem verschlechtert oder ist irgendetwas anderes passiert? Ja doch, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das wieder ein. Also er war ein Jahr, also er wollte sich nie operieren lassen. Dann hat er den Arzt gewechselt, kriegte eine ganz taffe Ärztin und sie hat ihn zur Operation überredet und danach ging es ihm noch ein Jahr gut. Mhm. Also sind wir nochmal wieder in Urlaub gefahren, es war ganz toll. Mhm. Und danach, ein Jahr, kam wieder so ein Lungenemphysem und es lag so ungünstig, wo sie sagte, das können wir nicht operieren. Mhm. Ich glaube, das war dann der auslösende Punkt. Hat er dann einen Termin festgelegt oder habt ihr das zusammen entschieden? So einfach ist das nicht. Also wie gesagt, es zog sich ein Dreivierteljahr hin und er hat sich immer noch so ein bisschen bedeckt gehalten und nie so richtig was gesagt. So richtig konkret wurde es im Februar, also am 26. März war es. Er wurde am 28. März, hatte er Geburtstag. Mhm. Und das wusste ich, den will er nicht mehr erleben. Das hat er auch immer kommuniziert. Mhm. Und so im Februar ging es los und da hat er mit mir, sag ich ihm, dass er nach Petra, stehst du noch dazu, dass du mir hilfst. Und ich hab gesagt, ja, du musst nicht alleine und ich werde dabei sein und mach dir keine Sorgen und ich helfe dir. Also helfe im Sinne von, ich bin dabei. Ne? Mhm. Und dann kam er mit einem Termin und so. Und der Termin war dann der 26. März. Erstmal war es der 25. Wir haben ihn dann nochmal verschoben, weil es hört sich so komisch an, es passte mir nicht so gut den Kram. Sag mal, Rainer, wäre der Mittwoch nicht besser als der Dienstag, der würde mir besser passen. Und dann haben wir uns auf den Mittwoch geeinigt. Das stelle ich mir sehr, sehr dramatisch vor. Man hat jetzt einen Termin festgelegt und jetzt kommt dieser 26. Beschreib mal, wie ihr das dann oder wie habt ihr das dann gemacht? Ich kam um 6 von der Arbeit und um 7 und da saß er schon da im Sessel, alles war aufgebaut. Und nun geht's los. Ich sage, Rainer, lass mich doch erstmal ankommen. Wollen wir nicht noch einen Abschiedstrink nehmen, weißt du, einen Feierabendtrink und so. Ja, komm, kriegst einen Campari. Ich trinke auch noch einen mit, ne? Das war so ganz komisch. Und dann hat er mir nochmal gesagt, weil er wusste, was ich ihn fragen will, sagt er, Petra, muss gar nicht fragen. Ich habe mir den ganzen Nachmittag Gedanken gemacht, ob ich noch warten soll. Aber ich weiß einfach, 4 Wochen später geht's mir nicht besser als heute. Und 4 Wochen später hat sich nichts geändert. Hast du ihn versucht, noch umzustimmen? Das hat er gesagt, bevor ich ihn umstimmen konnte. Und ich konnte ihn dann verstehen. Mhm. Er hat ja recht. In 4 Wochen ist nichts anderes als heute. Das heißt, du hast dann quasi genickt und hast gesagt, okay, ich akzeptiere, dass du jetzt aus dem Leben scheiden willst. Ja. Was genau habt ihr dann gemacht? Du sagst, da war etwas aufgebaut. Was war da aufgebaut? Na, sein Drink. Das haben wir ja nun, hatten wir nun 4-5 Tage vorher schon alles besprochen und ausprobiert, wie wir diese Tabletten mixen, dass die sich auflösen und mit welcher Prozent Alkohol wir das machen müssen. Mhm. Und so, und dann wollte, und dann standen ihm die zwei halbe Liter Flaschen da. Habt ihr das zusammen gemixt oder stand das schon alles fertig da, als du von der Arbeit kamst? Wir haben vorher alles ausprobiert und besprochen, und als ich dann kam, hatte er schon alles gemixt. Das heißt, da stand letztendlich nur noch ein Glas, was er trinken musste? Nee, zweimal halbe Liter Flaschen, die immer wieder ins Glas gekippt werden mussten. Ach so, okay. Mhm. Mit viel Alkohol, sagst du? Ja, mit Alkohol, Wasser und eben schütteln und so, ja. Und dann habt ihr noch länger geredet, bis er dann angefangen hat zu trinken? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir haben dann hier gesessen und ich habe dann schöne Musik gemacht, was er so liebte, seine klassische Musik. Und dann hat er mir so einen Zettel gezeigt, so ein Gedicht war es nicht, also etwas, was von irgendeinem Dichter, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß auch, ich müsste ihn mal wieder suchen, den Zettel, eine sehr schöne Abhandlung über den Tod. Mhm, mh. Und dann hat Petra, habe ich dir noch nicht gezeigt, lies mal. Und dann habe ich ihm den vorgelesen, sag ich, den lese ich dir nachher vor, wenn du einschläfst. Und so kam es dann noch. Und dann haben wir hier gesessen und geredet und gesagt, nun müssen wir aber loslegen. Und dann hat er das erste Glas getrunken. Und ich dachte, ja wieso, hier im Sessel, willst du nicht ins Bett gehen? Nee, nicht, also sehe ich im Sessel, ne? Mhm. Dann hat er hier gesessen und hat das erste Glas getrunken, ein bisschen rumgealbert, oh, ich bin ein starker Kerl und wirkt da gar nicht und so weiter und so fort. Moment mal, der hat in der Tat, Moment, der hat wirklich noch rumgealbert? Ja. Wissend, dass er jetzt in den Tod geht? Ja. Gut, er hat dann das getrunken. Hast du währenddessen aus diesem Text über den Tod vorgelesen? Das hatten wir vorher gemacht. Ich habe dann nur gemerkt, jetzt wird seine Zunge schwer, mhm. Weil es war starke Schlafmittel mit dem Alkohol. Und da habe ich nur noch in letzter Minute ihn ins Bett gekriegt. Also da musste ich mich wirklich ganz schön anstrengen. Ich bin nicht sehr groß und habe gesehen, dass ich ihn noch ins Bett kriege. Wie viele Gläser, du hast gerade gesagt, das schien ja eine ganze Menge zu sein. Wie viele Gläser musste er trinken von seinem Trunk? Ein Liter. Ein Liter, das ist ja eine ganze Menge. Hat er das alles runtergekriegt? Ja, war er tapfer, er wollte es ja. So, dann hast du ihn begleitet, so mehr schlecht als recht, ins Bett. Wie lange hat es gedauert, bis er gestorben ist? Ach du mir, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Inwiefern? Weil wir bei unserer Planung, um alles richtig zu machen, weil er ja wusste, anschließend kommt die Polizei zu mir und ich schlecht lügen kann, haben wir das versucht, alles ganz realistisch zu machen. Und er ging ja immer abends ins Bett, weil normalerweise schläft man in einem Bett, aber wenn er sein Sauerstoffgerät hatte, was ja nun brummt und macht und schlaucht und so, dann habe ich mal auf dem Sofa geschlafen. Mhm. Und da haben wir gesagt, na, du musst aber das Sauerstoffgerät haben. Ach, das fällt mir so schwer, darüber zu reden. Heißt das, höre ich eventuell daraus, dass das nicht gleich funktioniert hat mit dem Sterben? Genau so war's. Das heißt, er ist nicht sofort gestorben? Nee, er hat sich gequält. Nee, das überhaupt nicht. Er ist ja eingeschlafen. Also er lag schlafend da und du hast bemerkt, dass er eben nicht stirbt. Er lag schlafend da und hatte das Sauerstoffgerät in der Nase und war halt nicht tot. An was ist er denn dann letztendlich gestorben? Ich weiß gar nicht, ob ich das so in der Öffentlichkeit erzählen darf. Ich habe dann irgendwann am nächsten Morgen, ich bin immer wieder gucken gegangen, ich habe am nächsten Morgen das Sauerstoffgerät rausgenommen. Das heißt, er lebte am nächsten Morgen immer noch? Und das weiß ich nicht, ob er noch lebte. Na gut, du hättest doch den Puls fühlen können. Ja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann das Sauerstoffgerät weggemacht. Aber er hatte dann über Nacht noch das Sauerstoffgerät im Gesicht? In der Nase, ja. Warum eigentlich, wenn er sterben will, warum hat er... Ja, genau, das war ja unser Fehler, den wir gemacht haben. Eigentlich hätte er das ja vorher rausnehmen müssen, selbst sogar. Ja. Dann hast du das Sauerstoffgerät am nächsten Morgen rausgenommen, hast aber vorher nicht überprüft, ob er noch lebt. Du weißt es nicht, sagst du. Und du glaubst, dann ist er, wenn er nicht schon verstorben war, aber dann ist er endgültig verstorben danach. Ja, das ist eben die Frage. Ich denke, er war schon verstorben, aber ja, ich weiß auch nicht. dumm jetzt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich wollte ja auch gar nicht so im Detail erzählen, es ist einfach nur so, ja. Also, das ist eine dramatische Geschichte. Das sage ich dir. Die Polizei war da, wie hat die Polizei sich verhalten? Erstmal habe ich die Polizei angerufen, dann kamen die Rettungshubschrauber und haben ihn angefasst, der ist ja noch warm. Und haben ihn auf die Erde geschmissen und eine halbe Stunde wiederbelebt. Hm. Und das war für mich die Hölle. Hm. Aber er war schon verstorben. Ja, er ist ja nicht, ich, ist nicht zurückgekommen. Hat man das dann rekonstruiert, dass das ein etwas seltsamer Tod war? Nein. Du weißt, dass du er war in der Gerichtsmedizin, aber sie haben ihn nicht obduziert und es ist alles glimpflich abgelaufen. Ich bin nur in der Wohnung rumgerannt. Können die nicht aufhören, der wollte doch sterben und hören die nicht aufhören. Mhm. Und wenn die ihn jetzt wieder zurückholen, das vergibt er mir nie, es war die Hölle für mich. Also du weißt ja, dass ich ein durchaus ein Verständnis habe für ähnliche Situationen und dass jemand sich in einer final schwersten Erkrankungsphase das Leben nehmen will. Und ich finde auch, dass er das Recht haben sollte. Allerdings hast du dich da in eine schwierige Lage gebracht, auch rechtlich gesehen. Deswegen wollte ich das ja auch nicht erzählen. Ja. Ich würde vorschlagen, wir beraten das jetzt mal im Hintergrund weiter. Du bist ja auch sehr auf. Habe ich ja schon vor einem Jahr mit deinem damals hieß er Henning, habe ich ihm ja schon alles okay. Erzählt. Er meinte, das war alles in Ordnung, was ich gemacht habe. Dennoch würde ich vorschlagen, ich würde mal sagen, Petra, wir beenden es mal hier und wir unterhalten uns noch ein bisschen ausführlicher und in Ruhe im Hintergrund. Ich noch einen Satz dazu sagen? Ja, gerne. Was ich so schlimm finde, ist, was ich eigentlich sagen wollte. Damals wollte ich eigentlich nur, dass dieses endlich mal durch ist, das Thema, und hinterher, man weiß ja gar nicht, wie man sich hinterher fühlt. Und dass er mir heute an allen Ecken und Enden fehlt, so auch ob man jemanden hasst oder liebt, ne? Mhm. Was ist eigentlich, wenn es passiert ist? Was ist danach? Mhm. Wenn man feststellt, nun ist er wirklich nicht mehr da, ob man ihn gehasst oder geliebt hat, wie ist es dann? Fehlt er, ob er einem dann fehlt? Und das ist so das, was ich so an dem Thema finde, ob hassen oder was auch immer, ne? Gut, was ist, wenn der Mensch dann wirklich nicht mehr da ist? Genau. Das ist ein großes anderes Thema, wie die Trauer das dann zu bewältigen ein ist. Thema. Genau. Petra, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir kümmern uns jetzt nochmal ausführlich um dich im Hintergrund. Dafür, du kennst das, legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir, okay? Klar. Danke, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Ich kann das ja mal euch erklären. Die rechtliche Situation ist so, dass man jemandem beim Suizid, bei der Selbsttötung helfen darf. Aber, also man kann jemandem ein Getränk organisieren oder man kann jemandem auch die tödlichen Medikamente organisieren. Das machen ja auch einige Ärzte. Man darf diese Medikamente dem Todkranken hinstellen. Und da muss der Todkranke das aber selbst zu sich nehmen. Allerdings ist die rechtliche Lage so, dass man dann, wenn man das gemacht hat als Gesunder, wenn man geholfen hat, muss man das Zimmer verlassen, weil man sonst wegen unterlassener Hilfeleistung belangt wird. Das heißt also, wenn man rechtlich nicht erfasst werden will, muss man sofort, eine absurde Situation letztendlich, muss man den Raum verlassen und den Kranken alleine lassen. Insofern denke ich schon, dass Petra da sich nicht völlig korrekt verhalten hat. Aber das klären wir jetzt mal im Hintergrund genau und wir werden uns jetzt auch noch eingehender mit dem Fall beschäftigen. Es geht weiter mit Eva und Eva ist 57. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Eva. Ich bin froh, dass du tot bist. Ja, ich bin froh, dass mein Onkel tot ist und dass mein Vater tot ist. Du sagst das von beiden Personen. Ja. Was haben beide Personen dir angetan, dass du so hart urteilst? Also mein Onkel hat früher, als wir Kinder waren, immer auf uns aufgepasst, wenn meine Eltern nicht da waren. Und der hat mich so von meinem circa 4. bis zu meinem 12. Lebensjahr missbraucht. Mhm. Und ich habe viele, viele Jahre später durch Zufall erfahren, dass er gestorben ist und das hat mich sehr froh gemacht. Das hat mich sehr erleichtert. Mhm. Es gab dann später, als du älter wurdest, keinen Kontakt mehr zu... Nein, ich habe nie wieder Kontakt gehabt. Ich habe Wie ich 12 Jahre alt war, habe ich das meiner Mutter gesagt. Ich habe dafür Schläge bekommen und sie hat gesagt, ich würde lügen. Aber von dem Zeitpunkt an kam er nicht mehr und das war für mich ein Riesenerfolg. Ach so, das heißt, nachdem du der Mutter das gesagt hast, die dir offensichtlich nicht geglaubt hat, aber das hatte den guten Effekt, offensichtlich hat sie doch irgendwie was gesagt, danach kam er nicht mehr. Danach kam er nicht mehr. Das ist, ich habe viele Therapien hinter mir und in einer Traumatherapie ist das alles so zum Vorschein gekommen, dass mir das bewusst wurde, dass meine Mutter damals mit mir zum Arzt gegangen ist, hat mich untersuchen lassen und dass mein Onkel von dem Zeitpunkt an auch nicht mehr gekommen ist. Wie erklärst du dir, dass deine Mutter es dir dann nicht geglaubt hat? Oder so getan hat, als würde sie es nicht glauben? Sie hat mir das suggestiert, dass sie mir nicht glaubt, dass ich lügen würde. Genau. Warum? Und, ich weiß es nicht. Es wurde auch nie wieder darüber gesprochen. Wenn ich das Thema angesprochen habe, dann gab es entweder Schläge oder es wurde totgeschwiegen. Was ja besonders schlimm ist. Eigentlich, nachdem ihr klar war, dass das stimmt, hätte sie sich doch schützend vor dich stellen müssen, hätte dich trösten müssen, hätte für dich da sein müssen. Anstelle. Nee, das ist überhaupt nicht so gewesen. Aber ich muss dazu sagen, meine Mutter ist auch immer verprügelt worden von meinem Vater und meine Mutter hat eigentlich auch keine Liebe geben können, kein Trost. Jetzt kommen wir mal zu deinem Vater. Da bist du auch froh, dass der tot ist. Was hat der dir angetan? Mein Vater, dem gebe ich als erstes die Schuld daran, dass meine Mutter sich das Leben genommen hat. Wie alt warst du, als die Mutter sich das Leben genommen hat? Ja, meine Mutter hat irgendwann einfach Schluss gemacht. Und Wie alt warst du? Da war ich 27, 28 oder 29 so. Mhm. Also 1989 ist die. Mhm. Hat die sich das Leben genommen. Das wirst du ihm vor. Hat er dir denn, gut, er hat dir die Mutter genommen, aber die Mutter war ja auch nicht so ganz toll zu dir. Mein Vater hat mich, wie ich 19 war, in ein Nachtbar zum Anschaffen gebracht. Dein Vater hat dich auf den Strich geschickt quasi? Ja. Mit 19 hast du... Ich habe ja furchtbare Ängste immer gehabt. Ich lebe mein ganzes Leben mit Angstzuständen. Und durch diese Prostitution bin ich dann auch noch alkoholabhängig geworden, weil ich die Ängste irgendwo im Alkohol ertränkt habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich was trinke, dann habe ich diese massive Angst nicht. Du warst 19 Jahre, als er dich in ein Bordell oder wo auch immer hin geschickt hat. Wie lange hast du dann in diesem Job gearbeitet? Ja, ich muss dazu sagen, das war da 2-3 Jahre und dann bin ich an einen Zuhälter geraten und hat mich nach Hamburg gebracht. Mit 19 Jahren ist man ja schon etwas selbstbewusst oder vielleicht etwas erwachsen. Warum hast du... Ich war so schüchtern und ich habe mich nicht getraut, mich zu wehren und was zu sagen. Und hat er dir gedroht, wenn du das und das nicht tust, dann passiert das und jenes? Das war der Zuhälter, aber der Vater, mein Vater hat mir dann nicht gedroht. Mhm. Ich weiß, ich kann es heute auch nicht sagen. Ich hätte damals weggehen müssen, aber ich habe es nicht geschafft. Was dir nicht anzuhängen ist, das ist keine Schuld, um das mal gleich klar zu sagen, auch wenn ich so eine Frage stelle. Ich kann mir schon vorstellen, dass du allein durch die Geschichte mit deinem Onkel zu einem verängstigten Kind und Jugendlichen herangewachsen bist. Und der Vater war wahrscheinlich eine dominante Person in der Familie. Ja. So, dann hattest du Angst und hast so funktioniert, wie er es wollte. Ja. Man ist nach 40 Jahren oder so, kann man schlau sagen, ja, warum hast du das denn gemacht? Aber du warst ja in einer großen Not und du konntest ja gar nicht anders. Nee. Warum hat er das gemacht? War der scharf auf das Geld? Ja, der war scharf auf das Geld. Hat deine Mutter das damals mitbekommen? Die haben mir auch das Geld komplett abgenommen und... Du sagst, die haben es abgenommen. Also die Mutter war mit eingeweiht. Ich weiß es nicht. Meine Mutter, die ist, wenn ich geschlafen habe, in meinem Zimmer gewesen und hat komplett alles rausgenommen. Oder mein Vater, ich weiß es nicht. Ich kann es heute nicht mehr sagen. Ich habe auch unheimlich viel verdrängt in meinem Leben. Und alles, ich war 2011, habe ich meine letzte Traumatherapie gemacht. Mhm. Und da ist erstmal noch eine ganze Menge hochgekommen, wo ich mich eigentlich gar nicht so recht dran erinnert habe. Was denn zum Beispiel? Wie ich als kleines Kind mit 40 Fieber im Bett gelegen habe und keine körperliche Erkrankung hatte und ein Arzt hinterher gesagt hat, dass das wohl Angstfieber gewesen ist, weil wenn ich die Treppenstufen knarren hörte, dann das war immer, wenn mein Onkel sich hochgeschlichen hat in mein Zimmer und in so einem alten Haus knarren die ja auch mal so, wenn keiner da drauf geht oder so. Und dann habe ich oben in meinem Bett gelegen und habe hohes Fieber gekriegt. Vor lauter Angst. Ja. Das ist eigentlich unerklärlich, aber es ist so gewesen. Ja. Du bist dann nachdem du weggegangen bist, in die Hände eines Zuhälters geraten. Ja. Wie lange hast du dann da noch gearbeitet, bist tätig gewesen? Das war ungefähr ein Dreivierteljahr in Hamburg. Und der hat mich da auch eingesperrt. Und irgendwann ist mir die Flucht gelungen. Ich bin da gegenüber von der großen Freiheit in so eine Frittenbude und habe denen angefleht, er soll mir helfen. Mhm. Ich habe die Nacht unter dem Tisch in der Küche geschlafen, auf dem Fußboden, mit dem Handtuch zugedeckt. Und morgens hat er mich im Auto aus dem Bezirk da rausgebracht. Ach, der hat nicht die Polizei benachrichtigt? Nee, der hat mich da rausgeschleust. Der hatte ja auch Angst. Der hatte Angst, wenn er die Polizei benachrichtigt, dass die ihm den Laden demolieren. Ja. Er hat gesagt, wenn der Zuhälter das mitkriegt, dass er mir hilft, ist er tot. Ja. Wohin hat dieser Mann dich gebracht? Der hat mich rausgebracht. Ich habe dann meine Eltern angerufen. Und die haben dann gesagt, ja, wenn wir dir helfen sollen, wenn wir dich holen sollen, muss uns erstmal Geld schicken. Und dann habe ich von einer Freundin den Mann, der hat mich dann abgeholt. Und von da aus bin ich dann erstmal in die Entgiftung gegangen. Entschuldige mal, die Frage, du hast ja nun auch die Hölle da durch deine Eltern, durch deinen Vater erlebt. Wie ist das erklärbar, dass du ihn dann in der Not angerufen hast oder deine Eltern angerufen hast? Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Ja. Ich wusste einfach nicht, wo ich hin sollte. Ich hatte ja niemanden, wo ich hin konnte. Und damals gab es wahrscheinlich sowas wie Frauenhäuser und dergleichen. Gab es nicht. Oder man wusste es nicht, oder? Ja, dann bist du in eine Entgiftung gekommen. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du dann auf eigene Füßen gestanden hast und ein eigenes Leben führen konntest? Ich bin aus der Entgiftung raus. Also das heißt Entgiftung, ich habe dann noch eine stationäre Psychotherapie gemacht. Habe mir dann ein Apartment gesucht und habe mir dann Arbeit gesucht oder versucht Arbeit zu finden. Und habe dann einen bekannten Taxifahrer getroffen und der hat zu mir gesagt, du kannst bei mir, meine Frau ist weg, ich bin mit meinen Kindern allein, du kannst bei mir einen Haushalt machen. Mhm. Und da konnte ich dann auch unterkommen. Und der hat dich korrekt behandelt? Der hat mich korrekt behandelt und wir haben später auch geheiratet. Ach so. Wir waren 30 Jahre verheiratet. War es eine gute Zeit? Nee, im Nachhinein nicht. Ich habe ihn nicht geliebt. Mhm. Er war 19 Jahre älter und war für mich eher so ein Vaterersatz. Mhm. Warst du überhaupt fähig, nach diesen schlimmen Phasen in deinem Leben und Etappen in deinem Leben, konntest du überhaupt mit einem Mann schlafen für dich und das lustvoll erleben? Nein. Kannst du das schlafen nicht? Ja, aber keine Lust dabei empfinden. Das ist bis heute so. Das ist bis heute so. Dann gehe ich davon aus, dass dich Sexualität auch gar nicht interessiert, oder? Nicht wirklich, nee. Hm. Ich lebe jetzt auch, seitdem mein Mann verstorben ist, alleine und ich habe auch keinen Drang danach, irgendjemand in mein Leben zu lassen. Jetzt heißt ja unsere Sendung, ich bin froh, dass du tot bist und du hast es gerade gesagt von dem Onkel und dem Vater. Wann ist dein Vater gestorben? Mein Vater ist 2003 an Leberzirrhose gestorben. Hast du da Kontakt in der Zeit zu ihm wieder gehabt? Nein, ich habe meinem Vater, als meine Mutter gestorben war, die erste Zeit habe ich noch Kontakt gehabt. Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe ihm geschrieben, du bist genauso für mich gestorben wie meine Mutter. Hat er geantwortet? Nein. Warst du auf der Beerdigung? Ja, ich war auf der Beerdigung, aber meiner Schwester zuliebe, weil wir mussten uns ja die Beerdigungskosten teilen und ich wollte meine Schwester nicht alleine lassen. Aber wenn ich mich heute mit meiner Schwester darüber unterhalte, irgendwann das Thema aufkommt, die sagt auch, den haben wir schön verbuddelt. Keiner ja. weiß, wo der ist und keiner kann sein Grab besuchen. Also er ist anonym beerdigt worden? Ja, wir wollten kein Grab, wo wir hingehen können. Hat er deiner Schwester auch Ähnliches Nein. angetan? Meine Schwester hat auch als kleines Kind wohl Schläge gekriegt, aber die ist, ich muss dazu sagen, die ist 14 Jahre jünger als ich. Und das war nicht mehr ganz so schlimm. Und die Schwester? Als mein Vater älter geworden ist, hat er nicht mehr so draufgehauen. Glaubt deine Schwester dir all die Geschichten, die du mir jetzt auch erzählt hast? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann in der Therapie einen Lebensbericht geschrieben. Und da hat alles drin gestanden, was gewesen ist. Und den hat meine Schwester gelesen. Hat sie dich darauf angesprochen? Und sie hat gesagt, es standen auch Sachen von meiner Mutter drin. Von meinem Vater hat sie gar nichts gesagt. Von meiner Mutter hat sie gesagt, das glaube ich nicht, dass Mama sowas gemacht hat. Und so zum Beispiel mein erster Freund, den ich hatte, mit dem hat meine Mutter geschlafen, während ich nebenan im Bett gelegen habe und solche Geschichten. Und das hat sie gesagt, das glaubt sie nicht. Und aber von meinem Vater, das hat sie alles geglaubt. Aber meine Schwester ist auch so, die spricht auch nicht. Sie lässt immer so die Harte raushängen, als wenn sie weiß, wie hart wäre und lässt aber auch nicht mit sich reden über irgendwas. Vielleicht ist es aber auch erklärbar, das ist so ungeheuerlich, wenn so etwas in der Familie vorgekommen ist, dass sie vielleicht auch völlig gehemmt ist und gar nicht adäquat reagieren kann darauf. Vielleicht auch gar nicht mit diesem Unglück umgehen kann, was da in der Familie stattgefunden hat und was man dir angetan hat. Ja, das vermute ich auch, dass sie das einfach totschweigt, weil sie das nicht an sich ranlassen möchte. Eva, nochmal eine Frage zu der Beerdigung. Gab es den Moment, wo ihr dann an dem Sarg oder an der Urne gestanden habt, bevor die anonym beerdigt wurde? Gab es den? Gab es so eine Trauerfeier? Ja, es gab eine Trauerfeier. Wie war das für dich, da zu stehen? Und war es eine Urne oder ein Sarg? Da war es noch ein Sarg. Der ist ja dann später erst verbrannt worden und die Trauerfeier war also vorher. Was war das für ein Gefühl? Du stehst vor dem Sarg und da liegt der drin, der so Schlimmes für dich der angerichtet hat in deinem Leben. Das war für mich eine Erleichterung. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie voller Hassgefühle bin oder so, aber eine Erleichterung. Ich bin froh. Froh, dass er weg ist. Dass er weg ist. Ich glaube, das kann jeder Mensch auf der Welt und alle Menschen, die jetzt zugehört haben, können das verstehen. Das ist, ich habe auch zugesehen, dass mein Vater in einer ganz anderen Stadt beerdigt wird wie meine Mutter und dass er gar nicht in ihre Nähe kommt. Weil meine Mutter habe ich viel verziehen, so in den Therapien, das Aufarbeiten, dass meine Mutter auch fertig war und vielleicht nicht anders reagieren konnte. Dass die Mutter eher auch ein Opfer dieses Mannes war. Ja. Liebe Eva, die Sendung ist vorbei, du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Danke dir für das Vertrauen. Ich wollte es nur mal gesagt haben und ich ein Appell an alle Mütter, achtet auf eure Töchter. Hört hin, macht es. Genau, sehr richtig. Man leidet sein ganzes Leben. Du hast zwar schon sehr viel gemacht, aber darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, gerne. Gut, Eva, dann bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich zurück. Dankeschön, Domian. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Nami Strack. Morgen ist Feiertag. Wir sind am Freitag wieder da. Bis dahin. Ciao.